WDR 5. Neugier genügt. Collège en Achille steht über dem großen Schulportal. Oben in arabischen Schriftzeichen, darunter in den Tifi-Nachzeichen des Berber-Alphabets. Die Mittelschule liegt am Ortseingang von Tarjicht, einem kleinen, abgelegenen Dorf am Rand der Sahara im Süden Marokkos. Die meisten Menschen hier sind Berber. Sie leben in rosaroten Häusern mit himmelblauen Türen und Fensterläden inmitten einer großen Palmenoase. Dahinter trockenes Wüstenvorland, am Horizont die kargen Ausläufer des mächtigen Anti-Atlas. Ich reise mit einer Karawane, mit einer Bücherkarawane. Nicht Dromedare haben uns von Marrakesch hierher gebracht, sondern moderne Kleinbusse. Die Karawanenreisenden, das sind 21 Frauen und Männer. Zur Hälfte aus großen Städten in Marokko, zur Hälfte aus Europa und Amerika. Hochschuldozenten, Erzieherinnen, Frauenrechtlerinnen, Journalisten, Künstler und freiwillige Unterstützer. Mit Koffern und Bücherkisten bepackt gehen wir durchs Schulportal in den Schulhof. Dort werfen uns die Jungs neugierige Blicke zu. Die Mädchen tuscheln aufgeregt unter Palmen, stecken die Köpfe zusammen. Die meisten von ihnen tragen bunte Kopftücher und lange Röcke. Die Bücherkarawane, das ist eine Art mobiles Kulturzentrum. 3 Tage lang wird die ungewöhnliche Expedition hier am Gymnasium nebenan und im Gemeindesaal des Oasendorfs zu Gast sein. Mit Büchertisch und Bücherspenden, Workshops und Gesprächsrunden. Der Schulleiter begrüßt eine Frau mit dunklen, streichholzkurzen Haaren. Es ist Jamila Hassoun, Buchhändlerin aus Marrakesch und Initiatorin der Bücherkarawane. Ein Lehrer schwenkt eine Liste mit Namen und ruft die Schüler zu sich. Er verteilt sie auf die Workshops, die gleich beginnen werden. Rabea Filali, Hochschuldozentin aus Marrakesch, begrüßt die Schüler in ihrem Workshop. Alors, qu'est-ce que vous lisez? Est-ce que vous lisez des livres? Oui. Bien sûr, je lis des romans, des histoires. Oui. Oui, des livres. Du magasin. Qu'est-ce que vous lisez? Les dictionnaires et les livres. Les dictionnaires. Alors, le dictionnaire, pourquoi est-ce que vous lisez? Pour chercher les mots qui sont... Was lest ihr, will Rabea gleich zu Beginn wissen. In der ersten Reihe sitzen Fatima und Mariam, 14 Jahre alt und dicke Freundinnen. Ständig schnellen ihre Hände in die Luft. Wir lesen Romane, Magazine. Wir schlagen schwierige Wörter in Wörterbüchern nach, ruft ein Junge von hinten rechts. Wozu lesen wir, will Rabea weiter wissen? Um unser Französisch zu verbessern, damit wir uns mit anderen Menschen verständigen können. Um uns zu informieren, antworten die Schüler. Sie wissen, Sprachen sind wichtig für die Kommunikation, für ihr späteres Berufsleben, für Auslandsaufenthalte. Die Schüler hier stammen überwiegend aus Berberfamilien. Sie sind vielsprachig. Zu Hause und untereinander sprechen sie ihren Berberdialekt tamasirt. Von der ersten Klasse an lernen sie Arabisch und Französisch. Ab der 4. Klasse kommt Englisch hinzu. Rabea erklärt gestenreich, dass Sprachen Einblick in andere Kulturen ermöglichen, dass sie Austausch und gegenseitige Akzeptanz fördern. Fatima und Mariam nicken eifrig bei den Tipps zum selbstständigen Lernen, mit denen sie auch die 3 Monate langen Sommerferien sinnvoll nutzen können. Am Ende bedanken sie sich und erzählen von ihren ehrgeizigen Zukunftsplänen. Je souhaite d'être toujours la première dans le collège et tout simplement de faire comme les autres. De lire, écrire et être un professeur de français. Je vais aller au Maroc. Ça, c'est un village qui est parfois éléments visés. Et un peu triste. Klassenbeste möchte Fatima sein. Das zuweilen eintönige Dorfleben hinter sich lassen, zum Studium nach Agadir oder Marrakesch gehen und Französischlehrerin werden. Sie möchte gerne mal nach Frankreich, aber auf jeden Fall in Marokko leben und arbeiten. Mariam möchte Krankenschwester werden oder Ärztin. Das hängt von ihren Noten ab, sagt sie. Die Gründerin der Bücherkarawane, Jamila Hassoun, ist selbst in einem Berberdorf in Südmarokko groß geworden. In bescheidenen Verhältnissen, so wie diese Schüler hier. Der einzige Luxus ihrer Kindheit waren Bücher. Bücher, die ihren Horizont geöffnet und ihr neue Welten erschlossen haben. Nach dem Tod ihres Vaters Mitte der 1990er Jahre hat sie dessen Buchhandlung in Marrakesch übernommen. Heute ist sie ein stadtbekannter, intellektueller und kultureller Treffpunkt. Bücher sind ihre große Leidenschaft, auch wenn sie sich in Marokko nur schwer verkaufen lassen. L'idée de la caravane est venue quand j'avais commencé dans un quartier vraiment populaire près de l'université. Die Idee mit der Bücherkarawane ist entstanden, als ich festgestellt habe, dass die Leute kaum in meine Buchhandlung kommen und überhaupt kaum lesen, obwohl sie in einem beliebten Univiertel liegt. Das wollte ich ändern. Von vielen Lehrern wusste ich, dass es in ihren Dörfern überhaupt keine Angebote für junge Menschen gibt. Also bin ich mit einem Auto losgefahren, um an den Schulen Buchausstellungen zu organisieren. Avec seulement une voiture, faire des expositions dans les cours de l'école et tout ça. Jamila Hassoun weiß, dass in entlegenen Orten wie diesen kulturelle Einrichtungen und öffentliche Bibliotheken fehlen. Als Kind hat sie von einem fliegenden Teppich geträumt, später von einem fliegenden Buchladen. Jedes Jahr zum Welttag des Buches zieht sie mit ihrer Bücherkarawane in ein anderes Dorf, im Hohen Atlas oder in einer fernen Wüstenoase. Für mich ist es sehr wichtig, mit jungen Menschen zu arbeiten. Ich habe Verschiedenes mit den Büchern ausprobiert und bin dann auf die Bücherkarawane gekommen. Wenn man Bücher mit Veranstaltungen präsentiert, kommen die Leute. Das ist wie Theater. Büchertische reichen nicht. Man muss Interesse wecken, die Bücher lebendig werden lassen, durch Begegnungen, Gespräche. Die Karawanenreisenden haben sich viel ausgedacht für ihre Workshops. Die Schüler lernen bei Julia aus Italien, wie sie mit ihren Smartphones gute Fotos machen. Der marokkanische Comiczeichner Aziz Oumoussa produziert mit ihnen einen kurzen Zeichentrickfilm. Und im Workshop der bekannten Frauenrechtlerin Halima Oulami geht es um die Bedeutung von Verantwortung, um männliche und weibliche Vorbilder. Sidi Ahmed Louis tient alors ce propos. Quelqu'un pour me lire cette phrase? Sidi Ahmed Louis tient alors ce propre frère Lyon. Ce propos frère. Eine Klassenzimmertür weiter treffen Löwe und Dromedar aufeinander. Der Französischlehrer Ibrahim Abou Nasser hat für seinen Lektüre-Workshop eine Geschichte gewählt, die einer Oasenlandschaft entsprungen ist. Zum Konzept der Bücherkarawane gehört auch die Sensibilisierung für das eigene kulturelle Erbe. Junge Menschen müssen sich artikulieren können. Sie brauchen Lerntechniken, Wissen. Wenn aus ihnen gute Staatsbürger werden sollen, brauchen sie auch kulturelles Gepäck. Sie müssen ihre Geschichte kennen, Möglichkeiten erhalten, sich gegenüber anderen Kulturen zu öffnen. Darum begleiten die Bücherkarawanen auch Menschen aus verschiedenen Ländern. Als die Workshops beendet sind, taucht die junge Englischlehrerin Rashida Irifi auf dem Schulhof auf. Mit ihrem Kopftuch und dem weißen Kittel der Schuluniform ist sie kaum von den Schülerinnen um sie herum zu unterscheiden. Eifrig notieren sie Fragen in einem College-Blog. Sie bereiten sich vor auf den morgigen Workshop mit einem italienischen Journalisten, der ebenfalls mit der Karawane reist. Darin wird es um die Nutzung der neuen Medien gehen. Rashida teilt die Aufregung der Schüler. Ich lerne immer noch dazu. Auch als Lehrer müssen wir uns ständig weiterbilden. Wenn man immer nur den gleichen Unterricht macht, ist man irgendwann tot. Man muss wissen, was in der Welt los ist. Und deshalb ist die Bücherkarawane für uns so wichtig. Ich bin seit 4 Jahren an dieser Schule und es ist das erste Mal, dass ich mit jemandem Englisch sprechen kann. I've been teaching here for 4 years and this is the first time I'm speaking English with someone. So. Rashida ist selbst hier aufgewachsen. Sie hat die Grundschule besucht und musste dann an einen anderen Ort für die weiterführende Schule. Als einzige Tochter musste sie ihren Vater lange überzeugen, bis er sie schließlich aus dem Haus ließ, um Abitur zu machen und zu studieren. Doch inzwischen hat sich einiges verändert, erzählt sie. There was a drastic change in the way of Es hat einen Wandel gegeben. In den 90er Jahren waren die Leute hier noch viel konservativer. Mädchen sollten traditionell im Haus bleiben. Aber jetzt erzählen alle immer stolz von ihren Töchtern, wenn die in Agadir studieren. Das ist die nächste Universität. Den Eltern ist die Ausbildung ihrer Töchter inzwischen sehr wichtig. Und die Mädchen haben viel vor. Medizin wollen sie studieren, sagen Huda und Rabia. Ingenieurswesen, sagt ein Mädchen mit türkisblauem Kopftuch. Doch für das Studium gibt es hohe Hürden. Gute Noten, sehr gutes Französisch, Arabisch und Englisch, Eignungstests. Auch die 14-jährige Lamie hat genaue Vorstellungen, was sie später einmal machen will. Sie steckt in modisch geschlitzten Jeans, das lange Haar trägt sie offen. Sie will auf jeden Fall ins Ausland gehen. In Amerika, exactly in New York, because I watch the movie in New York. Example, the Spider-Man and Batman, Jackie Chan, Titanic. Titanic. When you want to go to America, what do you want to do there? I have jobs in America. Police woman. Oh my gosh. In FBC. FBI? FBI. Oh my God. Why police woman? Because she wants to show her strength, is that it? It's a strong position, or yeah, is that it? Yeah. And because I watch every day the woman in America. Lamie möchte Polizistin in New York werden. Ihre Vorbilder sind die Powerfrauen in den amerikanischen Fernsehserien. Ihr Vater würde sie schon gehen lassen, aber er wünscht sich ein Ingenieursstudium für seine Tochter. Rashida, die Englischlehrerin, konnte ihren Traum, nach England oder Amerika zu reisen, bis heute nicht verwirklichen. Es kostet zu viel Geld. Ihr gutes Englisch hat sie vor allem über das Internet gelernt. Auf YouTube versäumt sie kein Video ihrer Lieblingssängerin Pink. Über Bluetooth schickt sie ihren Schülern kleine Videos, um ihnen die Sprache lebendig zu vermitteln. Fast alle Schüler hier haben Smartphones, zu Hause auch einen Computer. You have internet at home? Yes. They have internet. I think they use YouTube. Use YouTube, use Facebook. They all have Facebook accounts. Trotz der bescheidenen Lebensverhältnisse hier wollen die Eltern ihren Kindern eine gute Schulausbildung ermöglichen. Das Internet spielt dabei eine wichtige Rolle. Es liefert Informationen, verbindet Freunde und Familie. Es ist das Tor zur Welt jenseits der Oase. Jamila Hassoun bringt schnell noch ein paar Bücherkisten in die Bibliothek, dann geht es zurück in den Karawanenbus. Wir fahren durch die ausgedehnte Oase von Tarjisht. Mächtige Dattelpalmen säumen einen kleinen Fluss, eine Kulisse wie aus Tausend und einer Nacht. Noch immer leben viele Familien hier vom Dattelanbau. Ein alter Mann reitet auf seinem Esel vorbei, überholt drei verschleierte Frauen mit großen Körben auf den Köpfen. Die Stimmung der Karawanenreisenden ist ausgelassen. Die Workshops liefen gut. Die Offenheit, Wissbegierde und Dankbarkeit der Schüler hat alle tief berührt. In der Abendsonne grasen Dromedare, stecken ihre Mäuler in die zartvioletten Blütenteppiche, die den steinigen Boden bis zu den Ausläufern des Anti-Atlas bedecken. Die nackten Bergrücken schimmern im Dunst, erinnern an schlafende Riesenechsen und uralte Schildkröten. Einst zogen hier die Timbuktu-Karawanen aus Schwarzafrika entlang, brachten Gold, Salz und Elfenbein in die Provinzstadt Guelmim. Sie war wichtiger Etappenort im Maghreb, der dortige Kamelmarkt, einer der größten Afrikas. Heute wird er nur noch für Tagestouristen aus Agadir inszeniert. Am nächsten Tag stehen neben Workshops in der Mittelschule auch Workshops und Diskussionen mit Ortsverbänden und Frauenkooperativen auf dem Programm. Mit dabei eine zierliche junge Marokkanerin in safrangelbe Tücher gehüllt. Es ist Halima Berdit, Leiterin einer Frauenkooperative und Vorsitzende des Interessenverbands der regionalen Wirtschaft. Dankbar erzählt Halima von ihrer ersten Begegnung mit Jamila Hassoun vor 5 Jahren. Da war die Bücherkarawane schon einmal hier am Sahararand zu Gast, in einem anderen Dorf. Damals hatte die Buchhändlerin ihr Mut gemacht, eine Frauenkooperative aufzubauen. 23 Frauen zwischen 16 und 55 Jahren arbeiten heute in der Kooperative. Sie fertigen Körbe, Nomadenzelte, Schmuck und Teppiche. So können sie eigenes Geld verdienen. Einige haben nur die Grundschule besucht, andere haben Abitur oder sogar studiert. Doch dann müssen sie im Haus bleiben. Manche Familien in der Oase sind da immer noch konservativ. Die Kooperative Kafila ist erfolgreich, ein preisgekröntes Vorzeigeprojekt. Sie fängt auch die Frauen auf, die nach ihrer Ausbildung nicht einfach irgendwo auf Arbeitssuche gehen können. Noch ist der Wandel, von dem die Englischlehrerin Rashida sprach, nicht überall angekommen. Doch die Mädchen suchen sich Verbündete um ihre konservativen Väter umzustimmen, weiß Halima. Wenn die Mädchen studieren wollen, sagt sie, versuchen auch ihre Brüder und Schwestern, den Vater zu überzeugen, sie weggehen zu lassen. Einige Brüder helfen, manche sind aber auch noch strenger als die Väter. Der dritte Tag der Bücherkarawane fällt auf den Welttag des Buches. Im Schulhof des Gymnasiums von Tarjisht weht die marokkanische Flagge. Fünfzackiger Stern auf rotem Grund. Jamila hat mit den Schülern einen großen Büchertisch aufgebaut. In den Klassenräumen laufen wieder Workshops. In der Pause wird es am Büchertisch rappelvoll. Mädchen und Jungen schauen, blättern, diskutieren mit den Karawanenreisenden. Der 18-jährige Mohamed liest sehr gerne französische Bücher, vor allem über Philosophie. Er möchte Physik und Chemie studieren, dann will er nach Frankreich. Sein Bruder lebt dort. Il y a un frère de moi à France, il y a six frères. Il travaille en France. Un peu de communication. Il a quel âge? 40. Ah, déjà, il est marié. Oui, non, c'est pas marié. Ah, il est pas marié. Mohamed ist der jüngste von 7 Brüdern. Sein Bruder in Frankreich ist mit 40 noch immer Junggeselle. Mohamed will auf jeden Fall eine Französin heiraten oder zumindest in Frankreich eine Familie gründen und dort leben, sagt er. Ein paar Meter weiter steht Sharon aus Kalifornien. Umringt von Schülern zeigt sie Fotos auf ihrem Smartphone. That's me. Your name is Sharon? Yes. It's my dog. Your dog? Yes. Nice. I have 2 dogs. Wow. Yes. Joey, like a baby kangaroo. Sharon bekommt noch am selben Tag jede Menge Freundschaftsanfragen auf Facebook, die sie alle akzeptiert. Jamila strahlt. Sie hat Menschen verschiedener Kulturen zusammengebracht, hofft, dass sie damit ein paar Vorurteile auf beiden Seiten abbauen konnte. Sie wünscht sich, dass diese jungen Menschen hier die ersehnte Chance erhalten, ins Ausland zu reisen, vielleicht ihre Ausbildung dort zu machen. Und dann zurückkommen, um mit ihrem Know-how und ihrer Erfahrung ihr Land weiterzuentwickeln. Le plus important, c'est que comment on allume une petite étincelle. Das Wichtigste ist, den Geist dieser jungen Menschen zu entzünden. Gestern hat die junge Englischlehrerin zu mir gesagt, dass sie schon länger etwas bewegen will und wir sie inspiriert haben. Das ist überall so, wo wir mit der Bücherkarawane hinkommen. Wir stoßen etwas an, kommen ins Gespräch. Ich werde den Kontakt mit ihr halten, Hilfestellung geben. Sie sollen selber aktiv werden, etwa zum Welttag des Buches. Denn nichts ist gefährlicher als kulturelle Verarmung. Zum Ausklang sitzen wir in riesigen Nomadenzelten unter Palmen. 2 junge Kellner servieren heiße Tagine, die landestypischen Schmorgefäße aus Lehm. Es duftet nach Zitrone. Zu Ehren der Karawane spielt eine Berber-Musikgruppe aus Guelmim auf. Jamila führt Aishata, die Sängerin, herum, stellt die Reisenden vor. Aishata ist in ein festliches Gewand gewickelt. Über ihrer Stirn baumeln filigrane Silberketten. Als die Musik ertönt, springen die Berber unter den Karawanenreisenden auf. Auch Jamila. Kein noch so köstliches Zitronenhuhn kann sie davon abhalten, sich im Takt der Musik zu drehen, ihre Arme wie Schlangen um den Körper zu winden und den Abschluss der Bücherkarawane mit einem traditionellen Tanz zu feiern. Yeah. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.